HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Funkkolleg Musik. Wer Musik komponiert, setzt voraus, dass diese Musik auch gespielt wird, dass sie zur Aufführung kommt, dass sie erklingt und gehört wird. Welche Verbindungen gibt es zwischen einem Komponisten, den Musikern und den Hörern? Im Funkkolleg Musik erzählen zwei Komponisten und ein Interpret, wie sie sich in ihrer Arbeit verstehen. Und eine Jazzmusikerin, die sich gleichzeitig als Komponistin, Musikerin und Hörerin sieht. Funkkolleg Musik, Sinfonie des Lebens, Folge 5. Wie entsteht Musik? Komponist, Musiker, Hörer, ein Kommunikationsmodell von Birgit Kupel. In all diesen Themen, Komponist, Interpret, Hörer, interessiert mich vor allen Dingen und zuallererst die Musik. Die Musik als Musik. Musik setzt Kommunikation voraus, selbst wenn ich mit mir selbst, wenn ich für mich selbst musiziere im stillen Kämmerlein, kommuniziere ich ja schon mit dem Instrument und so ist es, das ist die kleinste Möglichkeit. Und nach außen hin, ja, wofür schreibt man? Man schreibt doch letztendlich für andere Menschen, aber natürlich auch für sich selbst dabei. Und das macht es auch entscheidend, dass da Leute sind, die zuhören. Das ändert auch das Spielen. Also das ist ein anderes Spielen, wenn Leute da sind, als wenn keine Leute da sind. Ist es ähnlich, wie wenn man in einem Raum spricht und das hören Leute zu. Also es gibt Adressaten. Ich würde jetzt zum Beispiel nicht sagen, die senden was an mich aus und ich sende was an die aus, so in dem Sinne. Aber es ist schon eigentlich eine Nicht-Kommunikation und trotzdem ist es eine Kommunikation. Also wie gesagt, es hat trotzdem eine Bedeutung, dass sie da sind. In all diesen Themen, Komponist, Interpret, Hörer, interessiert mich vor allen Dingen und zuallererst die Musik. Die Musik als Musik. Etwas Neues vorzutragen, so nicht nach dem Alten schmeckt, will schon manchen niederschlagen, dass er nicht was Junges heckt. Doch was soll die Sklaverei, die so enge Grenzen setzet? Ob es alt ist oder neu, genug, wenn's nützet und ergetzet. Georg Philipp Telemann, zwischen 1712 und 1721 Musikdirektor in Frankfurt am Main, hat viel über Kommunikation, über ihre Bedeutung für die Entstehung und das Hören von Musik nachgedacht. Seine Erfahrungen als Musiker, Komponist, Musikdirektor, Verleger und Hörer goss er vielfach in Verse. Ratschlag für junge Komponisten. Nein, nein, es ist nicht genug, dass nur die Noten klingen, dass du der Regelnkram zu Markte weißt zu bringen. Gib jedem Instrument das, was es leiden kann. So hat der Spieler Lust, du hast Vergnügen dran. Also ich denke immer in konkreten künstlerischen Prozessen und in all diesen Themen, Komponist, Interpret, Hörer, interessiert mich vor allen Dingen und zuallererst die Musik. Die Musik als Musik. Elmar Lamson ist Komponist und Präsident der Hamburger Hochschule für Musik und Theater. Als Komponist als Musiker denke ich nicht zuerst an einen Hörer, ich denke auch nicht zuerst an einen Interpreten, sondern der eigentlich schöpferische, künstlerische Prozess ist ein Prozess, der alle diese Bereiche wegschiebt und das Bewusstsein ganz und gar mit Musik erfüllt. Mit einer rätselhaften musikalischen Welt, die in sich etwas ist, etwas wird, etwas bewegt. Ich finde es sogar viel zu leicht, immer sofort zu sagen, Musik ist Kommunikation. Da wäre ich sogar auch skeptisch, dem gleich zuzustimmen. Die Musik ist zumindest nicht Kommunikation auf derselben Ebene, auf der wir jetzt im Moment versuchen, miteinander zu sprechen. Eduard Hanslick schrieb Mitte des 19. Jahrhunderts, 1854, in seiner auch heute noch beachteten Schrift vom musikalisch Schönen: So sehr die ästhetische Betrachtung sich nur an das Kunstwerk selbst zu halten hat, so erweist sich doch in der Wirklichkeit dieses selbstständige Kunstwerk als eine wirksame Mitte zwischen zwei sehr lebendigen Kräften, seinem Woher und seinem Wohin, das ist, dem Komponisten und dem Hörer. Theodor W. Adorno spricht 80 Jahre später, Anfang der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts, in seiner Schrift »Zur gesellschaftlichen Lage der Musik« von einem Verlust der Selbstständigkeit, der Schärfe der Musik in diesem Kräftespiel, von einer Entkunstung der Kunst. Denn auch Musik steht mehr und mehr im Dienst der Kulturindustrie. Kunstwerke sind heute Waren. Kunst und Musik werden über ihren ökonomischen Wert definiert. Sie bestätigen meist diese Welt und entwerfen keine bessere Gesellschaft. Wann immer heute Musik erklingt, zeichnet sie in den bestimmtesten Linien die Widersprüche und Brüche ab, welche die gegenwärtige Gesellschaft durchfurchen, und ist zugleich durch den tiefsten Bruch von eben der Gesellschaft abgetrennt, die sie selber samt ihren Brüchen produziert, ohne doch mehr als Abhub und Trümmer der Musik aufnehmen zu können. Die Rolle der Musik im gesellschaftlichen Prozess ist ausschließlich die der Ware, ihr Wert der des Marktes. Indem der kapitalistische Prozess die musikalische Produktion und Konsumtion restlos in sich hineinzieht, wird die Entfremdung zwischen der Musik und den Menschen vollkommen. Musik ist allerdings auch ein Phänomen, das zum Beispiel wie Wasser, das die unterschiedlichsten Färbungen annehmen kann. So kann Musik ganz, ganz verschiedene Bereiche aufsaugen oder widerspiegeln. Und von der Marschmusik über die Werbung, über die subtile Beeinflussung von Menschen, Musik kann überall eine Rolle spielen. Wenn ich jetzt von Musik spreche, dann meine ich eine wirklich sehr tiefe menschliche Innenwelt des Hörens, die natürlich als Musik kennen, sich mit den verschiedensten Phänomenen brechen und die widerspiegeln kann. Der Dirigent und Komponist Hans Zender sieht die Verbindung zwischen Komponist, Interpret und Hörer so. Tritt der Komponist nun aus seiner wie immer komplexen inneren Welt heraus und betrachtet sich und seine Arbeit nicht von innen, sondern von außen, um sie zu verstehen, so wartet wiederum ein nicht lösbares Problem auf ihn. Unsere heutige etablierte Hierarchie der musikalischen Berufsbilder hat ihm die Rolle des Schöpfers, gar des Erfinders und ewigen Neuerers zugewiesen. Dem Interpreten und Musikologen dagegen die Aufgabe des Nachschöpfenden bzw. des Reflektierenden, während der Hörer der lediglich passiv Empfangende blieb. Welche Rolle spielt der Komponist heute? Fragt der Komponist neuer Musik Hans Zender in einem Essay zum Thema »Was heißt Musik verstehen?« Bricht ein Komponist mit Traditionen oder führt er sie weiter? Was heißt Fortschritt in der Musik? Was aber, wenn man sich in einer Kultursituation wie der aktuellen wiederfindet, in der es ein intaktes Regelsystem nicht mehr gibt und in der sich der Begriff Fortschritt durch die geschichtliche Erfahrung als höchst ambivalent herausgestellt hat? In der Tat gab es Epochen, in denen dem Komponisten eher die Funktion eines Bewahrers einer Tradition als ihres Überwinders zugeteilt wurde. Heute ist die Situation viel zu komplex, um sie mit der Alternative Tradition oder Fortschritt zu erfassen. Wir haben gelernt, einen Text als ein Geflecht der verschiedensten Bestandteile und Einflüsse zu lesen. Der Autor erscheint weniger als Schöpfer, als vielmehr als ein Kanal, durch den die unterschiedlichsten Strömungen fließen, manchmal ohne sein Wollen und Wissen. Der Komponist ist Schöpfer, er ist aber auch Interpret einer Vergangenheit, auf die er sich bezieht, ob er sie nun überwinden oder fortsetzen will. Am Schöpferischen aber als der Freisetzung neuer geistiger Energien hat wiederum auch der Interpret teil und sogar der Hörer, welcher neue Impulse individuell aufnimmt und verarbeitet. Wie entsteht Musik? Historische Rückblicke offenbaren den Wandel von Zusammenhängen und gesellschaftlichen Situationen. Etwa zu Zeiten von Heinrich Schütz, der als Knabe in Weißenfels vom Landgrafen Moritz von Hessen entdeckt wurde. Diesem Musikliebhaber und Komponisten war die schöne Stimme des Jungen aufgefallen. Er holte Heinrich nach Kassel, wo er ab 1599 im Mauritianum, einer Akademie für adlige und bürgerliche Knaben, ausgebildet wurde. Musik diente hier dem Fürsten und Gotteslob, entstand auf Geheiß und mit Unterstützung der Herrschenden. Komponiert und gespielt von Komponisten und Musikern, die ausgebildet und eingebunden waren in weltliche Hofhaltung oder in die Kirchenmusik. Mit Musik wollte zudem ein Herrscher wie Landgraf Moritz auch Reichtum, Glanz und Würde kommunizieren. Bei Hofe war Georg Philipp Telemann tätig, aber auch als Musikdirektor für Stadt und Kirche. 1681 in Magdeburg geboren, wie Schütz nicht in einer Musikerfamilie. Knapp 10 Jahre brachte er in Frankfurt zu als städtischer Musikdirektor, ehe er nach Hamburg ging. Leichtes dient jedermann. Ich sage ferner so: Wer vielen nutzen kann, tut besser, als wer nur für wenige was schreibt. Auf einen berühmten Virtuosen, der aber allemal zu lange spielte. Du spielest unvergleichlich gut, doch rührest du nur halb die Sinnen. Wer weniger des Guten tut, wird 10-mal mehr als du gewinnen. Du fragst, wieso? Ich will dich's lehren. Du weißt nicht aufzuhören. Dieses Wort Gelegenheitswerk, dieser Terminus, der genießt ja keinen guten Ruf. Zu Unrecht, wie ich meine. Denn letztendlich ist es doch so, wenn man in die Musikgeschichte schaut, bis in die Gegenwart, ist doch ein Kontinuum festzustellen, nämlich Gelegenheit schafft Werke. Denn wie entsteht ein Stück? Meistens durch Anregung von außen. Kannst du mal oder wir würden gerne und so weiter. So in der Form werden doch Fragen an Komponisten herangetragen. Und daraus entstehen, wenn die Konstellationen richtig zustande kommen, entstehen Stücke, entstehen Werke. Und wenn man zurückschaut, Gelegenheit schafft Werke. Michael Töpel, Komponist und Lektor für neue Musik bei einem Musikverlag in Kassel. Er bekam jüngst so eine Gelegenheit. Zum 100-jährigen Bestehen der Kantorei Kirch Dittmold in Kassel erhielt er den Auftrag zu einem Te Deum, das Pfingsten 2011 uraufgeführt wurde. Ich weiß gar nicht, ob es autistische Komponisten geben kann, weil das Medium Musik per se Kommunikation voraussetzt und auch impliziert. Denn es ist ohne Kommunikation keine Musik möglich und beziehungsweise Musik setzt Kommunikation voraus, selbst wenn ich mit mir selbst, wenn ich für mich selbst musiziere im stillen Kämmerlein, kommuniziere ich ja schon mit dem Instrument und so ist es, das ist die kleinste Möglichkeit und nach außen hin, ja, wofür schreibt man? Man schreibt doch letztendlich für andere Menschen, aber natürlich auch für sich selbst dabei, denn es kommt ja auch was zurück und das ist das wunderbare Geschenk. In dem Hin und Her, Kommunikation ist ja nie ein einseitiges, sondern es sind kommunizierende Röhren, wenn man so will. So ist es bei einem Chorstück, aber es ist auch bei einem Solostück so. Bei einem Chorstück ist es natürlich noch etwas anderes. Da ist die interne Kommunikation zwischen dem Ensemble Chor, was ja mehr ist als die Summe seiner Einzelstimmen, ist natürlich auch noch gegeben. Und dort entwickelt sich auch noch etwas eigenständig. Die Kommunikation unter den Musikern, über das Stück auch und natürlich mit dem Dirigenten. Und dann gibt es noch die Sängerinnen und Sänger, die in der Regel gute Chorsänger sind, aber im Unterschied zu den Musikern nicht hauptberuflich jeden Tag üben oder singen. Der Komponist denkt hier oft an bestimmte Hilfestellungen, die den Chorsängern das Singen schwieriger Stellen erleichtern können. Man muss immer dran denken, für wen schreibt man? Sind das jetzt Gesangsprofis oder sind es Sänger, die keine Berufssänger sind, sondern Chorsänger, die natürlich auch ihre Übung haben als Choristen, als Ensemble. Man kann schon dezente Hilfen einbauen, beispielsweise indem das Orchester die Chorstimmen mitspielt, Kollaparte spielt oder indem man für einen Einsatz, der gleich vom Chor gefunden werden muss, etwas vorher den entsprechenden Ton darbietet. Das ist gewissermaßen so ein imaginäres, auch so ein bisschen verschwiegendes Silbertablett, wo der Chor dann seinen Ton abnehmen kann. Das ist eine kleine, vielleicht auch etwas offensichtliche Hilfe, aber so ist es halt. Und es gibt natürlich viele versteckte Dinge. Das heißt nicht, dass man dem Chor nichts zutraut, sondern warum soll man es den Aufführenden schwerer machen, als es eh schon ist? Michael Gerisch ist seit 1992 Kirchenmusikdirektor in Kirch-Dittmold und war zuvor etliche Jahre in Dresden tätig. Er hatte die Idee, Michael Töpel mit diesem Tedeum zu beauftragen, das musikalische und kirchliche Traditionen in Frage stellt. Zu Texten von Rainer Kunze, Rainer Maria Rilke und Dietrich Bonhoeffer. Ich kannte das Stück nicht. Er hat es letztlich nur im Kopf. Mein Chor kennt es überhaupt nicht. Die Vorbehalte, die leider bei einigen waren, es ist zeitgenössische Musik. Und die Leute dahingehend zu begeistern, ja auch dann die Woche darauf wiederzukommen und weiterzuarbeiten. Ich habe da ein sehr schönes Erlebnis gehabt. Eine Dame aus dem Sopran, die sagte vom ersten Tag an, das ist nicht. Das klingt nicht, das will ich nicht. Aber ich gehöre zu dem Chor und ich mache das mit. Widerwillig Woche für Woche. Und dann war die Generalprobe vorbei und dann kam sie auf mich zugestürmt und sagte, oh, ist das ein tolles Stück. Wie entsteht Musik? In mehrdimensionalen Wechselbeziehungen zwischen Komponist, Dirigent, Interpreten und Hörern. Der Komponist Michael Töpel und sein Dirigent und Interpret Michael Gerisch erinnern sich. Als der Auftrag für das Tedeum kam, da habe ich dir, Michael, einen kleinen Zettel gegeben. Das ging mir vorhin auch durch. Mit einem Motiv. Mit dem Motiv Halbton, Ganzton, wo du sagst, das ist mein Thema. Ja, das wird wahrscheinlich das Anfangsthema Te Deum Laudamus werden. Ich habe da noch ein bisschen was dran verändert, aber es ist relativ so doch geblieben. Und das war zum Beispiel so eine Initialzündung für dieses Te Deum. Und dann habe ich mir das angeschaut und dachte, was kannst du daraus machen? Ja, und dann ließ sich das, ohne dass ich was ändern musste, ließ sich das fugieren, ließ sich das als gespiegelter Doppelkanon aufbauen und das war in der Harmonik trotzdem passend. Also aus dem Gedanken ergaben sich weitere Gedanken. Manchmal ist es so, mit solch einer kleinen Sache im Prinzip geht es los. Aber es ist oftmals auch so, wie entsteht Musik? Mir geht es oftmals so, ich kann mich auch sehr gut in kompositorische Rage hinein improvisieren. Ich setze mich ans Instrument, spiele ganz für mich alleine, egal was, und dann improvisiert man nicht mehr. Es kommen dann plötzlich dann Gedanken, die nicht improvisiert wurden, das nicht. Aber es gibt einem mitunter auch mal die Improvisation Gedanken in die Finger. Aber an sich ist es ein Schreiben, wo nicht die Hände, die Klavierhände bestimmen, sondern das, was dort entsteht, wird umlagert durch Möglichkeiten. Und als erstes musste der Text stehen. Das war für mich ganz wichtig. Das ist eine andere Art von Entstehung von Musik. Ja? Mhm. Du machst deinen Doppelstrich am Schluss und sagst, jetzt bin ich fertig, dann fange ich an. Mhm. Dann gehen meine Schwierigkeiten los, bis zur fertigen Aufführung dann. Ja, aber so an einer Entstehung, die Entstehung mitzuerleben, für einen, der dann selber eine Entstehung durchmachen muss, auf eine ganz andere Art und Weise, auf eine ganz andere Art und Weise der Kommunikation, das war für mich ein großes Erlebnis. Ich bin da sehr dankbar. Aber du hattest auch gesagt, ich möchte gerne eine Orchestereinleitung haben. Und das habe ich dann auch gemacht. Ja. Also das waren auch so Dinge, wo du Wünsche geäußert hast. Mhm. Und ich fand, das war auch ein sehr guter Vorschlag. Von daher ist dann auch noch ein Orchesterstück an Einleitung dem Ganzen vorangestellt worden. Also Kommunikation tritt für mich eigentlich dann ins Spiel, wenn ich zusammen mit anderen Musik mache, also in einer Band spiele. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass die Musik etwas kommuniziert, ich würde dann eher sagen, die Musik transportiert etwas. Sandra Hempel ist Jazzgitarristin und Komponistin und mit ihrer Gitarre Ibanez AS50 spielt sie in unterschiedlichen Formationen in Clubs zwischen New York und Hamburg. Und auch ab und an in der NDR Big Band. Da wird es dann schwierig, Musik mit Sprache zu beschreiben. Und es ist dann auch so eine Annäherung, wenn man bestimmte Adjektive wählt, dann wird es oft, finde ich, sehr vage und manchmal auch oder sogar plakativ. Also es gibt natürlich durchaus, wenn man zum Beispiel probt mit anderen Musikern, gibt es so grobe Raster, die man benennt, um jetzt vielleicht den Mitmusikern einen bestimmten Hinweis darauf zu geben, ich hätte es gerne eher so oder so. Und das sind auch relativ plakative Dinge manchmal, wo man aber einfach meint, okay, es wäre schön, wenn es mehr in die Richtung kommt. Zum Beispiel sagt man Schlagzeugern dann gerne, das soll gerade offen gespielt werden und dann kann man sich dem annähern. Gib jedem Instrument das, was es leiden kann. So hat der Spieler Lust, du hast Vergnügen dran. Georg Philipp Telemann. Also ich denke da noch nicht an andere. Ich glaube, wenn ich dann an andere denken würde, würde es mich eher hemmen. Das Komponieren fällt mir sehr schwer. Am einfachsten fällt es mir eigentlich, wenn ich einfach mein Instrument nehme und spiele. Und ich stoße dabei auf Ideen, die sich dann am logischsten für mich oder am zwingendsten für mich weiterentwickeln. Also dieses Intuitive funktioniert bei mir eigentlich immer sehr gut. Also das Instrument in die Hand zu nehmen, ist da eine große Hilfe. Eine andere Art zu schreiben ist für mich, dass wenn ich unterwegs bin, dass mir manchmal Melodien einfach einfallen, die man auf einmal summt oder im Kopf hat, die sich irgendwie drehen und man merkt, oh, das ist eigentlich ein guter Aufhänger. Und ich dann auch überlege, oh, wie geht's weiter? Und ich habe dann auch schon manchmal Sachen einfach in mein Telefon reingesungen. Wie entsteht Musik? Manchmal fällt einem ja eine Melodie ein, man denkt, wow, die ist toll, das ist super. Und dann denkt man, Mensch, irgendwie kommt mir das aber auch bekannt vor. Und dann fällt einem, oh nee, das ist eigentlich so ein Stück aus einem Stück, was ich kenne. Das kann ich nicht, also das kann man nicht bringen. Dann, es ist ja nichts komplett neu. Also es ist ja doch immer, man spricht ja, kann ja eigentlich immer von Bausteinen sprechen, die, so klein sie auch sein mögen, immer wieder anders zusammengesetzt werden, um Sinnzusammenhänge zu geben. Und da ich natürlich jetzt sehr dem Jazz zugewandt bin und da auch viel gehört habe, tauchen natürlich viele Dinge auf, die ich auf irgendeine Art verdaut habe von dem, was womit ich mich gefüttert habe, sag ich jetzt mal ohrenmäßig. Ja, und dann kommt auch natürlich noch der zeitliche Faktor. Das, was mir vor 10 Jahren gefallen hätte, gefällt mir jetzt nicht mehr. Also so bestimmte geschmackliche Dinge, die sich dann auch verändern, weil man selber seine Hörgewohnheiten weiterentwickelt. Wie entsteht der musikalische Kommunikationsraum zwischen Hörerinnen und Interpreten? Und das macht es auch entscheidend, dass da Leute sind, die zuhören. Das ändert auch das Spielen. Also das ist ein anderes Spielen, wenn Leute da sind, als wenn keine Leute da sind. Ist das ähnlich, wie wenn man in einem Raum spricht und es hören Leute zu oder es hören keine Leute zu? Also es gibt Adressaten auf eine Art für mich und dadurch ist die Stimmung für mich eine gespanntere oder es liegt eine Spannung in der Luft, also die ich jetzt auch gar nicht mit Worten richtig näher beschreiben könnte. Ich würde jetzt zum Beispiel nicht sagen, die senden was an mich aus und ich sende was an die aus, so in dem Sinne. Aber es ist schon eigentlich eine Nicht-Kommunikation und trotzdem ist es eine Kommunikation. Also weil ich meine jetzt mit Nicht-Kommunikation von denen, es ist ja nicht so, dass die jetzt zu mir sprechen, aber es ist trotzdem auf einer Art in irgendeiner Form eine, ja, das ist jetzt schwierig, also ein Zwiegespräch würde ich nicht sagen. Also es ist, wie gesagt, es hat trotzdem eine Bedeutung, dass sie da sind. Wie entsteht Musik? Auch und gerade in Momenten, die nicht zu konservieren sind, in denen Hörer und Instrumentalisten auf besondere Art kommunizieren. Jazzmusikerin, Interpretin und Hörerin Sandra Hempel. Also es hat ja eigentlich, kann man sagen, mit dem Moment zu tun, in dem sich der Hörer befindet und es hat mit dem Moment zu tun, in dem sich der Spieler befindet. Und dann auch wiederum noch, in was für Momenten befinden sich die Mitspieler. Und das wirkt, also es sind ja alles so Pfeil, wie kann man sagen, so wenn man das jetzt in Pfeilen aufschreiben würde, dann würde es die Pfeile zwischen den Mitspielern und dem Spieler geben und natürlich auch zwischen Spieler und Zuhörer. Was dann wiederum vom Zuhörer zurückkommt zum Spieler, ist auch eine andere Art von Sendung dann oder als die Musik in die eine Richtung. Mir erscheint es am allerwichtigsten zu sein, dass derjenige oder diejenige beginnt, ein Bewusstsein von dem zu haben, womit er umgeht. Und das sich wirklich bewusst zu machen und auch Lehrer, Dozenten zu finden, die ihm dabei helfen, das in Worte zu fassen. Denn das glaube ich schon, dass das einfache Nur-Können im Lauf des Lebens nicht tragen wird. Elmar Lamson, Komponist. Dazu ist nötig, Interesse für den anderen zu haben. Ich muss sehr, sehr stark in meiner eigenen Welt leben und in meiner eigenen Musik leben und so weiter. Aber irgendwann kommt die Frage, ja, wer ist denn der andere? Und eigentlich mit dieser Frage nach dem anderen, sei es ein Kind, sei es ein alter Mensch, sei es ein Publikum, sei es ein Booklet, sei es wie denn auch immer, es wendet sich an einen anderen. Und